Helfer und die Orangen und die Schwarzen waren die halt frei. Wo gehörte der Buchvorleser jetzt hin? Der Buchvorleser? Der hat den auf die Bühne gelassen. Der hat einen grünen Garten gehabt. Ich darf ja so reden, also mit Kind, die kann man da, ich komme zu schnell wieder her. Also der hat mich, der ging mir ehrlich gesagt, 5 Minuten fand ich okay und dann ging er mir langsam auf den Weg. Ja, das ist halt ein Kescher, der kommt hier bei, aus dem Kreis Viersen. Ist der mit in der Orga? Nein, nein, nein. Der hat nur da die Lesung gemacht. Der ist im Moment aber auf sehr vielen Events. Schweiz war ja wohl auch, oder? Genau, was? Um da sein Buch halt vorzustellen. Verkauft sich das ernsthaft? Ist, glaube ich, soweit ich weiß, ist es jetzt schon mal nachgedruckt worden wieder. Die Frage darfst du gar nicht stellen. Es verkauft sich alles. Ja, das stimmt. Ja, da schreibt Geocaching drauf und alle kaufen es. Ja, das ist halt der schlimmste Maß für Kinder. Ja. Der sitzt neben mir in der Schweiz auf der Tribüne und sagt zu mir, wir kennen uns irgendwo. Ja, ich glaube, 90% unserer Hörer hören noch rein. Ja, EOP in Kaltentürchen. So, hast du endlich mein Buch gekauft? Und ich so, nee, aus dem Internet kostenlos runtergeladen. Das verbrauche ich nicht. Ja. Und ist das mit den T-Shirts so wie bei Star Trek? Die Roten überleben? Ja, ich denke die Grünen. Okay. Weil die Grünen haben ein stressfreieres Leben. Ja, ich glaube nur die Blauen. Ein paar Stunden seid ihr durch und dann... Ja, ja, also wir hatten jetzt 3,5 Stunden Dienst, in Anführungszeichen. Und das war schon wahr. Also zumindest in dem internationalen Zelt auch recht locker. Ne? Also, du warst international? Ja. Ja, was sonst? Wie viele Helfer waren da? Spanisch. Also ich schätze mal, Helfer dürften also locker 30 Euro. Was willst du hier? Aber man sah ja so viele grüne T-Shirts durch die Rennen. Und ich muss sie so auf Nachschub holen im Getränkewagen. Irgendwer sagte das noch, wenn du irgendwo stehen liegst und kurz guckst, kam sofort einer, aber die ging das doch auch so. Also ich fand genau, wir haben gefragt, was im grünen Zelt war. Ja, aber es war so eine Herzlichkeit, die hast du nicht überall. Ja. Bei Miet und Glied zum Beispiel das Einzige, was das ist halt der Niederrhein. War die Bedienung und so, die waren da echt Das ist aber auch die Mentalität des Niederrheiners. Also. Ja, aber warum reicht das nicht? Bis nach Holland? Alles, genau, alles nette Leute. Du meinst, die Orga war auf dem Meet and Greet pampig? Nee, die Orga war top. Das war doch aber Holländer, oder? Aber die Bedienungen da in dem Laden, die waren zum Teil, die da Bier ausgeschenkt. Ja, die waren... Wohin, die rühmen sich damit, dass sie dir Bier verkosten und probieren darf. Ja. Und fragte, und kriegte dann einen so einen Bierer und das war's. Also der war überhaupt nicht interessiert und sowas. Nee, natürlich nicht. Du kommst ja aus Deutschland. Das macht natürlich daran liegen. Ja. Also, das hat mich nicht überzeugt. Wenn du das immer, wenn du jedes Gespräch mit anfängst, wie oft waren wir Fußball-Weltmeisterschaft? Dann hast du da verloren. Meinst du? Gerne. Bitte. Erstmal nicht, nein. Aber ansonsten ja von der Location war es schon schön da gestern Abend. Hier die Location. Alleine mit dem Parken war ja schon klasse. Du kommst endlich mal keine Parkplatzprobleme. Du konntest gemütlich nach vorne gehen. Genau. Ich fand die Musik so toll. Nächstes Mal lässt du dir das Lass mal vom Tisch wegnehmen. Heike möchte gerne das Mikrofon haben. Nein! Ich guck dann immer so. Die Live-Band haben wir leider verpasst. Ja, da musst du ein bisschen, du weißt ja, Redeanteile müssen erkämpft werden. Laut und deutlich. Also was mir an. Nehmen wir die Handys vom Mikrofon. Oh, jetzt sabbelt der dazwischen. Jetzt haben wir endlich jemanden und jetzt sabbelt der dazwischen. So. So, blende mal Tracer aus, machen wir so. Also was mir an dem Event ganz besonders gut gefallen hat, ist auch, dass es so viele Ecken gab, wo man sich hinsetzen konnte, einen Kaffee trinken, ein Würstchen essen, ein Bier trinken und einfach mit den Leuten plauschen. Weil ich gehe nicht auf ein Event, um da dann im Umkreis zu cachen, um mir irgendwelche Dosen da einzusammeln, muss ich nicht haben. Ich fahre auf ein Event, um Leute zu treffen, die ich halt sehe. Die Lab-Caches muss man natürlich mitnehmen, ja, das gut, muss man gestehen. Ja gut, weil es halt was Neues ist und da ist der Reiz des Neuen. Aber ich fand es halt wirklich schön, dass man da gesellig zusammensitzen konnte. Ich glaube, das sind auch diesmal gar nicht so viele. Super, mit dem Kuchen im Mund. Ich glaube, so viele sind diesmal auch gar nicht cachen gegangen. Nee, also im Käseland war die Hölle los an Cachern. Ja? Also alles voll. Anreise hierher, Jörg, auch mit Geldern. Nee, ich meinte jetzt heute während des Events hatte ich nicht das Gefühl, dass so viele weggingen zum Cachen. Ja, aber es hat sich verlaufen, das Gelände war groß. Auf dem Gelände hat es, ist natürlich auch immer schön für die Veranstalter. Ja, also waren viele mit Leihfahrrädern unterwegs. Die Händlermeile eigentlich überhaupt nicht bemerkt wurde. Man muss sich schon so ein bisschen nach außerhalb bewegen, um die Händler aufzusuchen, wenn man welche sehen wollte. Die waren auf dem Event.

Klompen. Klompen. Ja, schöne holländische Klompen im Gelderland. Oh. Dann steht halt Tim im Backhaus. Und die ich hier habe, dürfte Black Nickel sein, in schönen Farben, in rot, weiß, schwarz, blau, schwarz-rot. Nee, aber schwarz-rot-gold ist die Fahne drauf und die holländische Farben. Das ist schon besonders. Das habe ich jetzt gar nicht erkannt. Also, ja, was der Drachenkopf da drauf soll, weiß ich nicht, aber das wird eine Bedeutung hier haben. Für Gelder, okay, nur die Golde bei die wahrscheinlich. Das ist halt also das, ich finde sie sehr gelungen. Die Rosane ist von der von Claudia. Ja, Moment, Moment, gelungen finde ich die. Ja. Die passt zu mir, deswegen finde ich es auch trotzdem hässlich. Das ist kein Widerspruch. Also ich mag die auch. Das ist diese berühmte Wörtchen-Geschmacksfrage. Ja, ja, natürlich. Wir haben ja hier noch zur Not. Hatti packt dir jetzt erstmal hier alle die gesamte Auswahl an. Wie viel sind denn das? Ja, es sind 5 von 6. Es gibt noch eine 6. Die güldene, aber die ist halt nicht für die Auswahl. Das ist diese ganze Mit an Hatti hat 3 Millionen ja, dann ja nur der aus der Tasche hat er die geändert, richtig? Ja, und das Schwarz. Genau. Ja, aber in seinem also Türkentransit hier unten schon die Fußleiste kaputt gesehen. Ja. Das und beim Autohändler. Halt der Transluenter. Das sind die 3 normalen. Ja, aber ja. Ich mag die leider. Ich finde die auch sehr schön. Das ist früher so der Transporter. Das ist die Türkei, die gab es hier bei Sepp und Gerda. Ja, habe ich gesehen, die pinke genau. Hier ist ein Auto. Wir sind nach Hause gefahren. Wir sind Qualitätswagen. Aber die konntest du im Sepp kaufen. Genau, genau. Und dann haben die noch, was ich gar nicht wusste, die Geldianer-Coin. Was ist mit diesem Drachen? Der Drache hier ist das Wasser in der Stadt Geldern. Deshalb lief der da mit dem. Aber so wollen wir mit 10 Minuten schon nicht mehr. Ihr könnt ganz die Geldianer-Coin. Hadi, zeig die mal hin, bitte. Ganz kurz. Wenn du den nicht magst. Und Gegensteuern von wegen Lob. Und bei der letzten mit dem rosa Pony, am beschissensten lief wirklich das rosa Pony. Alle anderen Farben sind wesentlich besser gelaufen. Claudia, ein Wunder. Ein Wunder. Claudia ist nur mein Mädchen. Ja, ich ja auch für eine gewisse Zeit. Claudia ist wirklich ein Mädchen, die war auch gestern weg, bevor wir kamen, weil ihr es so kalt war auf dem Event. Wie lange habt ihr denn gebraucht? Aber das Beste war. Wir waren so viertel nach da, glaube ich. Ja, mehr Rosten. Aber das Beste war gestern Abend Christian, der sich dann erstmal über die Biergläser beschwerte. Was ist das denn? Weil die so klein waren. Ja, gut, das sind doch kühle Biergläschen, mein Gott. Genau. Die Probiergläschen waren ja nur so. Alte Angst, ja, alleine. Die waren noch kleiner. Wir können jetzt mal darüber reden, was in der Bratwurst drin war. Diese plattgehauene. Das war keine Bratwurst. Das war nicht mal der Fingernagel. Das war die Katze. Ja. Das war aber eine normale Bratwurst, war das nicht. Nee, Nachbars Katze. Da ist doch schon 3 Autos rübergefahren. Und hat man. Ja, die Holländer haben das schon ganz schön komisch zusammen teilweise. Ich dachte, das wäre so eine Tofu-Rolle. Das muss ja nicht schlecht sein. Die Schmecker gehen da ganz schön auseinander. Ja, aber das war weiches Brötchen. Ja. Das hat aber den Magen gefüllt. Ich fand weder lecker noch und ich fand es auch teuer. Für 3 Euro so ein platt gehauen ist. Das sah ernsthaft aus, als hätten sie die Katze irgendwo von der Straße. Ja, das fand ich jetzt heute Mittag beim Event auch. Die 2,50 für eine Bratwurst und 2 Euro für eine Bratwurst und 2,50 für ein Steak und 3,50 für so einen Putenschnitzel. Ja. Das war wenig, ne? Also ich fand's viel. Findest du viel? Also für 2 Euro für eine Bratwurst finde ich okay. Aber das war so ein normales Putending für 3,50 fand ich jetzt nicht. Ja, aber lass so doch mal die Hühner da aufwachsen. Ja, weißt du, jetzt teuer war wegen den Keimen. Ja, nee, aber ich glaube, dann hast du schlicht Pech gehabt. Also ich bin mit Aeon vorhin noch am Stand gewesen und der hat so einen Hühnerlappen. Ja, mit deinem tätowierten Arm. Gib dem jungen Mann mal ein bisschen mehr. Fällt er um. Gib dem mal einen großen Lappen. Nimm mal den Hund, der vorhin überfahren wurde. Der muss noch weg. Aber so typisch hat die hier, ne? Für über eine 2 Euro für eine Bratwurst meckern, aber hier 3,50 Euro für die Hörertreffen zahlen. Ja. Nein, also die Bratwurst ist auch eigentlich nicht lecker. Nur ich hätte so gedacht, dass eigentlich immer teuer vom Preis. Die Food hätte echt genauso teuer sein können wie ein Schweinesteak. Das ist aber mehr Medikamente. Wenn die eine geringere Menge im Einkauf vielleicht auch teurer bezahlen müssen. Du weißt ja, kennst du die Kalkulationsgrundlagen? Nee. Wahrscheinlich nicht. Ne? Und auf der deutschen Seite war es billiger. Ob sie das auf Kommission kriegen, wenn die den Überhang vorsichtshalber mit berechnen, falls sie was wegschmeißen müssen. Lebensmittel ist ganz schwer zu halten. Ich weiß nicht, was das für eine Wurst ist. Im Keller dieses aufgeschnittene Holzfass, Bierfass, als Logbuch. Mit diesem wurde die Decke reingeschmissen. Die Bierdecke reingeworfen hast, aber auch der Cache davor war völlig in Ordnung. Mach mal bitte Flugmodus. Fliegen? Ja, ich jetzt Fliege. Oh, vielleicht haben wir ganze Fall einstreuen, dann kann ich alles wegschmeißen. Ja, aber wir haben so viele Handys hier liegen, dass Fliege. Ich zeichne auch nicht auf, das ist so schön. Tust nur so. Ja, nee, wenn die roten Lampen anbrauchen. Er braucht bloß die Stimmen, damit er damit heute Abend was basteln kann. Das mache ich aus dem vorderen Teil. Ich habe tatsächlich echt so 10 Minuten von seinem Buch mit aufgenommen. Weil du konntest ja nicht reden, ohne dass der da reinkommt. Kann man von der Runde jetzt ja auch einen Labcache machen? Ja, ne? Stimmt. Ich weiß, ich bin ein Outsider, aber jetzt erklär mir mal jemand, was ein Laptop ist. Wir haben kein Reviewer dabei, ne? Ja. Ausnahmsweise aber nicht. Tanja, du bist doch kein Outsider. Heute waren so viele da. Ein speziell für das Event gelegter Cache, der temporär nur verfügbar ist. Ja, das heißt im Moment virtuell so. Locken, also du musst dann irgendwas zum Beispiel aufschreiben, eine Jahreszahl, und kannst ihn dann auf einer speziellen Seite, wo du diesen Code eingibst, locken. Das ist der Stand heute. Genau. Ja. Quasi ein virtueller Earth-Cache. Ja. Der Stand. Die zählen auch zu den gefunden dazu. Ja, aber beim ersten Mal war es auch nur einen für einen anderen legen, da war es noch mal was. Ich denke, da haben die Server und so da waren wir Beta-Kunden. Machen wir nachher zusammen. Also um bei der Crowd dabei zu sein, müsstest du heute mal einloggen. Ja, bist du wirklich ein Outsider. Den Grenzlandgarten, das wäre was für dich. Grenzlandgarten? Da wurde die Zeitung mitgebracht. Ja, genau, wo ich dir das Heft mitgebracht habe. Landlos. Ich guck, wir fahren ja gleich wieder hin. Und die überfordern dann. Dann nimmst du mich an die Hand und zeigst mir das. Schick gemacht. Machen wir. Die waren noch super großer Junge. Ja, man hat dann halt eine Woche Zeit, die Dinger zu locken. Aber nur außer Frage, glaube ich. Normalerweise ist das so irgendwie nur ein paar Tage. Also ich darauf frage, also wir fahren jetzt eine Frau von den beiden, mit wessen ist das? Ja, normalerweise ist, glaube ich, die Kiste kürzer. Das sind nur 2-3 Tage normal. Und diesmal machen sie wohl eine Ausnahme, damit die alle nach Hause fahren können in Ruhe und da ist locken. Aber in der Schweiz, ja, ich glaube, die gingen bis Mittwoch. Ja, aber die waren nicht grenzübergreifend. Hier gehen die davon aus, so hat es mir jemand erklärt, dass aufgrund der Grenznähe und vielleicht noch welche ein bisschen Urlaub machen, haben die das deswegen um 7 Tage erweitert. Ja, ich kriege auch kein deutsches Netz in den Kuhkäfern hier. Aber die kannst du nicht kaufen hier, ne? Ja, ja, ist klar. Ich muss mir noch einen Holland-Vertrag holen, wenn ich hier einen deutschen Netz hier habe. Es automatische Netzwahl deaktivieren hilft. Ja, und das habe ich gemacht und dann habe ich aber leider keine deutsche so Auswahl gehabt. Ich habe Telekom-Netz gehabt. Heute ich muss dann immer da oben auf den Hügel und wenn ich einbeinig den rechten Arm hochstrecke, dann kriege ich dann. Ich konnte, hast du nicht leider nicht einen Arm hochstrecken? Kongstar war dann sowas Gutes wie Vodafone oder Telekom, dann könntest du das auswählen. Also Kongstar ist Telekom, da möchte ich aber einstreuen. Ab 2015 gibt es eh kein Roaming mehr. Ja, das ist auch in den Überschriften steht. So, aber ich wollte zumindest. Ja, da gibt es dann sowas wie Fair Use. Das heißt, dann gucken sie nicht über den Kram genau wieder an. Ja, wir sind aber beim ersten Sitz. Dann habe ich den Typ gefragt. Ja, aber ja, ja, ja, weißt du ja, nur zum ersten 100 MB im Ausland. Die hatten ihre Telefonnummer da. Doch, doch. Soll auch kommen. Aber ob das funktionieren wird, das lassen wir da hinstellen. Das hilft Jürgen aber auch nicht weiter, weil er sieht am Handy, also ein altes Kurbelhandy. Ja. Das nimmt dann erstmal Kontakt zur Fernmeldestelle Hamburg auf und dann wird es zurückgespielt und dann hat er Netz. Genau das da. Also das ist schon mal, das ist ein Nokia-Bauklotz noch. Wo denn? Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig, dass das noch gibt. Und ich konnte umsonst in den Und ich bin echt ein bisschen neidisch. Das hat nämlich, das hat noch Akku, wenn dein schon tot ist. Wo? Ach da. Also du wirst lachen. Ich benutze auch noch ein Nokia 6310i im Auto. Das hat die beste Standzeit von allen. Ja, locker 10 Tage trotz täglichem Telefonieren und die Übertragungsqualität, wenn du wirklich telefonierst, ist erstklassig nach wie vor. Das war das Beste mit dir, was es hier gegeben hat. Das Problem ist nur, Michael, das ruft sich jemand 10 jetzt ein und dann kann dich keiner anrufen. Irgendeiner twitterte doch, er hat nach 3 Jahren sein Nokia wiedergefunden, hatte noch 2 Streifen Akku. Ja. Ja, sonst schubst und schlägt sie mich schon von alleine. Da braucht sie keinen für. Ist immer so schüchtern. Ich glaube, Heike zieht im Hintergrund die Fäden. Das ist gar nicht so. Alles aufgeteilt. Studentinnen sind immer mit. Nein, Heike, bist du noch Studentin? Du bist nicht mehr. Du hast den Abschluss. Studentin. Du hast ihn. Ja, du bist durch. Ja, was lass es sein. Er sagt, ich bin durch. Ich bin noch nicht durch. Dann bestellst du dir so ein Internet bei Weber und dann nur meine mündliche Person. Ja, aber die Schrift ist schon durch. Die mündliche ist ja noch Verteidigung. Ja, die eine Folge, die ist ja unheimlich. Da kommt nicht mehr viel. Das ist. Müssen wir noch ein bisschen drauflegen. Das habe ich mir auch schlimmer vorgestellt. Weil das ist, du wirst ja nach deinem schriftlichen Eindruck bewertet. Ja, genau. Und da musst du eigentlich nur noch das verteidigen, was du da geschrieben hast. Das kannst du ja. Nein, Vater Staat hat dir das jetzt 3 Jahre komplett bezahlt, um wieder durchfallen zu lassen. Finde ich doch nicht schön. Aber du machst ja. Na, nein, schön sonst. Sag doch mal realistisch. Ja, alles schön. Wie auch, er hat doch voll halt studiert. Ich mach jetzt aus, das muss ich auch noch jeder.